Ha, der Geheimsinn der Grade, Griffe, Handschuhe, der Säulen und des Sarges, der Schläge und der Schritte und aller übrigen Symbole für die höchsten Hochgrade. In folgenden Ausführungen ist mitgeteilt, wie die im vorigen Abschnitt erwähnte Geheimschrift Konkordanz den Hergang des Brauchtums und die wichtigsten Symbole und Geheimzeichen für die höchsten Hochgrade der großen Landesloge erklärt. Wieder finden wir Judentum und nur Judentum. Außerdem liefert diese Geheimschrift aber den eindeutigen Beweis, dass sich die wenigen höchsten Hochgradbrüder der großen Landesloge noch heute als Fortsetzung des Templerordens betrachten. Der Templerorden wurde im Jahre 1119 ursprünglich zum Schutz der Pilger gegründet, die nach Jerusalem zogen. Nach dem Schrifttum über den Templerorden führte der Orden diesen Namen, weil der Großmeister seinen Sitz auf dem Platz des ehemaligen Salomonischen Tempels in Jerusalem hatte. Es kann geschichtlich nicht bestritten werden, dass Magie und Kabbalistik Eingang in den Templerorden fanden und dass der Orden in sittlicher Hinsicht in Verfall geriet. Vergleiche Findel, Geschichte der Freimaurerei, 1878, Seite 808 und folgende. Ferner Schwarz-Bostunitsch, Die Freimaurerei, ihr Ursprung, ihre Geheimnisse und ihr Wesen, 1919, Seite 9 und folgende. Auch schwerer Kriegsverrat im Kriege gegen die Türken und Araber wurde den Ordensbrüdern vorgeworfen. Der Templerorden besaß geheime Hochgrade, die dem Okkultismus und dem Satanismus verfallen waren. Dies kann nach dem Schrifttum über den Templerorden nicht bestritten werden, auch wenn der Orden immer und immer wieder von freimaurerischer Seite in Schutz genommen wurde. Im Jahre 1312 wurde der Orden vom Papst aufgelöst. Mehrere Templer und der letzte Großmeister, Jacques Bernard de Molay, wurden im März 1314 in Paris verbrannt. Aus den Ausführungen der Konkordanz über die Einteilung des Ordens geht aber außerdem einwandfrei hervor, dass sich innerhalb dieses fortgesetzten Templerordens noch einmal ein sogenannter geheimer innerer Bund befindet. Jehova, der Judengott, Salomo, der Judenkönig, der Tempel Salomos, der Jude Adoniram und das Andenken an Jacques Molay, das sind die Werte, die durch alle die Sinnbilder dargestellt werden sollen und die immer wiederkehren. Obwohl diese Geheimschrift das Brauchtum der großen Landesloge erläutert, muss als feststehend angenommen werden, dass das Brauchtum und die einzelnen Begriffe in den anderen Großlogen in Deutschland und in den ausländischen Großlogen dieselbe oder eine ganz ähnliche Bedeutung haben. Dies geht aus folgendem hervor. Die große Landesloge gehört zum schwedischen System. Die Geheimakten stammen angeblich aus Schweden. Aus den Angaben des Zeugen Müllendorf, vergleiche den Abschnitt geheime Hochgrade, und aus dem Inhalt der Konkordanz geht hervor, dass die große Landesloge mindestens 12 Grade besitzt. Die Großlogen des schottischen Systems, Großorient von Frankreich, Großorient von Belgien, Großloge Alpina in der Schweiz, Großloge von Serbien, Großloge von Wien, die ehemalige symbolische Großloge in Deutschland und andere besitzen 33 Grade und außerdem einen sogenannten Obersten Rat. Die obersten Räte der einzelnen Länder sind seit 1875 in der Lausanner Konföderation zusammengeschlossen. Der 30. Grad dieser Großlogen des schottischen Systems heißt Ritter Kadosh oder Ritter vom weißen und schwarzen Adler. Dieser Grad stellt in allen Logen des schottischen Systems den Untergang des Templerordens dar. Er heißt auch Rachegrad, denn die Brüder sollen den Tod des Großmeisters de Molay dadurch rächen, dass sie gegen Despotismus und Tyrannei kämpfen. Bei der Aufnahme in den Grad der Ritter Kadosh sagt der Bruderredner, es ist notwendig, sie vor allem darauf aufmerksam zu machen, dass sämtliche maurerischen Hochgradsysteme und unser alter und angenommener schottischer Ritus auf der Annahme eines engen Zusammenhangs der Freimaurerei mit dem Templerorden gegründet sind. Seine Geschichte bildet auch den Hauptinhalt des 30. Grades. Das Ritual gibt unter anderem folgende Anweisung. Im Nordwesten befindet sich ein Grat oder Sarg mit einem Ritter darin liegend, zur Hälfte mit einem schwarzen Tuch bedeckt, auf welchem die Buchstaben JBM gestickt sind. Der Sarg liegt parallel zur Nordwand, der Ritter mit dem Kopf gegen Osten. Die ganze Weltfreimaurerei knüpft also an den Templerorden an. In Amerika besteht ein besonderer de Molay-Orden. Wer die Einheit des Brauchtums des über die ganze Erde verbreiteten Freimaurertums kennt, zweifelt nicht daran, dass in allen Logen der Erde auch die übrigen Symbole in der oben geschilderten Art und Weise oder ähnlich gedeutet werden. Immer wieder lesen wir, dass in den niederen Graden bestimmte Sinnbilder und Gebräuche vorkommen, die absichtlich überhaupt nicht erklärt werden und deren Bedeutung dem Freimaurer erst in den höchsten Graden mitgeteilt wird. Bei manchen Handlungen, Gegenständen und Zeichen wird eine Erklärung gegeben, aber in den Hochgraden wird mitgeteilt, dass die richtige Erklärung eine andere ist, und zwar erst diejenige, die der Hochgradfreimaurer erhält. Einen derartigen Missbrauch deutscher Menschen müssen wir auf das Schärfste ablehnen. Niemals sollte sich ein freier deutscher Mann Handlungen und Gebräuchen unterwerfen, deren Bedeutung ihm bewusst vorenthalten wird. Lassen wir nun die folgenden Ausführungen auf uns wirken. Grade. Die drei Hauptelemente, aus welchen unser Orden besteht, sind erstens Johanneslogen und Bauhütten, zweitens Templerorden, drittens der Innere Bund. Diese drei ursprünglichen Hauptabteilungen sind im Laufe der Zeit in Grade eingeteilt worden und durch Grade miteinander verbunden worden. Diese drei Hauptabteilungen sind deshalb geradezu unveränderlich. Mit ihrer Änderung gebe man unseren Orden überhaupt auf. Anders verhält es sich mit den Graden. Sie sind aus den Bedürfnissen einer bestimmten Zeit entstanden, konnten sich also an und für sich wohl mit dem wechselnden Bedürfnis einer anderen Zeit ändern. Abgesehen von der Frage nach der Bedeutung und dem Wert unserer Gelöbnisse, das Überlieferte unverändert wieder zu überliefern. Abgesehen davon wäre eine Änderung durchgreifender Art bei uns mit den höchsten Schwierigkeiten deshalb verbunden, weil unsere neun ersten Grade auf das Genaueste mit je einer der neun Fragen der Verbindung stehen, welche im Auszuge den Grund zu den verborgenen Kenntnissen des Ordens enthalten. Es bliebe immer möglich, mehrere Grade mit einem Male zu erteilen, wie es unsere Väter selbst mit dem Andreas Lehrlings- und Gesellengrade gemacht haben. Jede andere Änderung aber käme bei dem genauesten Zusammenhang unserer Lehre mit unseren Graden einer vollständigen Änderung unserer Akten gleich. Alle Stellen unserer Akten bis zum 9. Grade beziehen sich bald auf diese drei ursprünglichen Abteilungen, bald auf die drei äußeren Abteilungen, welche nach Vereinigung mit den Bauhütten sich nach und nach ausbildeten. Zum Beispiel bezieht es sich auf die drei ursprünglichen Hauptabteilungen, wenn es heißt, die drei Hauptabteilungen des Ordens haben ihren Anfang genommen beim Aufgang des Lichts, das seine Strahlen ausgebreitet hat über die Oberfläche der Erde, welche mit Finsternis bedeckt war. Wenn ferner gesagt ist, unser jetziger 8. Grad der Freimaurer sei der 2. des Templerordens, während andererseits dieser selbe 8. Grad der Lehrlingsgrad des Inneren Bundes genannt wird.